Als ich neulich Zeitung las an einem Zeitungsstand, stand da, es wäre wieder mal die Diskussion entbrannt. Die Meinung trennen sich da ziemlich eklatant. Darf man wieder stolz sein auf unser deutsches Land? Deutschland, sagt die Kanzlerin, ist wirklich allerhand. Deutschland ist doch kacke, sagt dagegen der Punk. Ich bin da schon längst bei einer Lösung angelangt. Stolz sein dürfen andere, ich geh erstmal an den Strand. Doch liege ich da ruhig mit meinem Handtuch im Sand. Habe ich zu spät die Problematik erkannt. Ich denke noch, was kribbelt da auf meiner linken Hand. Ich schau nach, es ist überall, ich habe Sonnenbrand. Verdammt! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tannenwälder, klare See. Das ist alles wunderschön. Doch das Tollste an Deutschland hast du bisher nicht gesehen. Ein paar Berge haben wir auch. Schuhplattler, ein alter Brauch. Doch das Tollste an Deutschland, na pass mal auf. Das Tollste an Deutschland bin ich. Und du vielleicht auch.